rette mich. Mountman, bitte, rette mich. Du bist so stark. So stark, wer ist so super stark? Mountain Man. Wer hat die Kraft, wer hat die super Kraft? Mountain Man. Du bist am Berg daheim. Du hast dein Umhang an. Wer holt die Stern dir vom Himmelszelt? Mountain Man. Du schützt das Edelweiß. Du bist hart wie Gletschereis. You can't.